könnte einen Haufen Bücher lesen, um mir möglichst viel Wissen anzueignen, und vielleicht würde ich das sogar gern, doch ich hasse es, wie sie zu sein, genauso wie ich es hasse, wie die anderen zu sein. Klar, einfach jetzt zu sagen, Alter, scheiß doch auf die anderen. Doch was ist, wenn anders das Tragen der Worte in der Bewertung durch die anderen des eigenen Ichs ist? Gefolgt von einem erwartungsvollen Grinsen, und du erklärst, dass du gar nicht anders sein willst. Und keiner versteht es, anders sein ist doch was Gutes. Nein, tut mir leid, vielleicht ist es im Kollektiv aber auch wieder was anderes. Kein Plan, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, sowas versteh ich halt nicht. Unmenschliches Produkt zu trennen, Wichser machen Wichser Musik und nichts anderes. Also wie macht ihr das? Fehlen euch die Ideale oder fehlen mir die? Bitte sagt es mir, was fehlt mir? Ich hole es sofort nach, und vielleicht schon in ein, zwei Jahren kann ich morgens um 8 auch sagen: Ja klar, ich bin ausgeschlafen, danke der Nachfrage. Wie geht es dir? Interessant, erzähl mehr davon. Vielleicht klappt das irgendwann, doch jetzt geht es einfach nicht.